Schon nach der gerne Glück und Heldens Banner gleich. Dem Glaubens Freund war nimmer mehr zuwider, der Welt bekannt und danken wir die Freude, dass wir im Frühlingskleide die Erde wiedersehen. Das Labe zerfierten, das Hießen Blumen täten, uns duften gegen Wind. Dir danken wir die Freude, dass wir im Frühlingskleide die Erde wiedersehen. Das blaue Zephyretten aus süßen Blumenketten uns gegen wen uns tut, gegen wen. Dir danken wir, dass im Frühlingskleide die Erde wiedersehen. Dir danken wir, das blaue Zephyretten uns duften gegen wen. Dir danken wir, das alle Schätze spendet und jeden Reiz verschwendet, die gütige Natur, das jede Lust erwacket und alles gibt und lacket auf Segen aller Flur, das alle Schätze spendet und jeden Reiz verschwendet, die gütige Natur, das jede Lust erwacket und alles gibt und lacket auf Segen aller Flur, auf Segen aller Flur, auf Segen, Segen aller Flur. Sonnenschein durchglänzt in düstern weichen Hain. Und Weihrauchdüfte fallen, und Weihrauchdüfte fallen. Von neig ein gnädig Wort zu mir, und lass das Jünglingsopfer dir, du Höchster, gefallen, du Höchster, wohl gefallen. Sei stets der Freiheit Wehr und Schild, dein Lebensgeist durch Atem mild. Luft, Erde, Feuer und Fluten, Luft, Erde, Feuer und Fluten. Gib mir als Jüngling, als Jüngling und als Greis am väterlichen Herd, Gott sei's, das Schöne zu dem Guten, das Schöne zu dem Guten. Einen selten König preise, preis ihn hoch, hoch fest Gesang. Schon als Jüngling brav und weise, gab sein Herz ihm Königsrang. Kinder lachen rascher Jugend, die er festen Schritt betrat. Ward er früh am Scheidepfad der Gefährte strenger Tugend. Stimmt ihr Brüder, stimmet ein.